Also, wie hast du diesen Geflüchteten geholfen? Ich spreche über das Jahr 2015 und 16, ne? Wie war deine Hilfe? Was hast du denen gezeigt? Was war denn für dich Integration? Wie zeigtest du das? Ich habe in meiner Arbeitsplatz, da ich habe gefunden, war besser zu anfangen, wenigstens wo die Zielgruppe war. Die gefruchteten Leute, sie kennen es, wo zu anfangen. Und zusammen mit anderen Vereinen wie Yes Africa, sie hatte ein Forum, wo sie konnte helfen, diese gefruchteten Leute zu wissen, wo zu anfangen mit Seminar. Und für mich es war Brücke. Ich habe erst mal mit gefruchteten Leuten geredet und sie konnten es nicht richtig verstehen, wenn es war nur zu sagen, die gleiche jeden Tag. Und dann mit Yes Africa, wir haben angefangen, dieses Forum, wo wir hatten die Möglichkeit auch zu bringen, die Leute, sie haben Erfahrung. Mit denen ins Gespräch zu kommen, Ja. was zu zeigen, wo man Wo, möglicherweise arbeiten kann, wie man kann Ausbildung, anfangen, ja. war ein großes Problem, und wie man zu verstehen die Kultur, deutsche Kultur. Sie war schon, war schon ein Problem, warum diese fruchteten Leute grüßen die Leute und antworteten nicht. Diese war eine große Frage. Sie haben immer gedacht, vielleicht sie antwortet nicht zurück, wie vielleicht es bin ich falsch oder vielleicht habe ich falsch gemacht. Sie haben immer Schuld genommen, mitgenommen. Aber ohne zu wissen, ist die Kultur ist so. Gibt es die Deutschen, sie wollen es. Und meins nicht, dass sie sind gegen niemanden. Sie sind nicht gegen oder sie sind nicht sauer. Sie mussten nur eine Ruhe haben. Und diese zu machen, die Leute zu verstehen oder zu verstehen, auch die Grenze. Nicht das passiert, wie hat passiert in 2016, wo die Marokkaner Männer sie haben angefasst, die deutsche Frau in Karneval in Köln. Ich habe nur geholfen, obwohl ich mache bis jetzt, dass die Leute so wissen, diese Grenze, wie geht's. Wenn in Afrika vor einem Mann zu sehen, eine schöne Frau und sagen, it's normal. Aber hier in Deutschland, it's beleidigt. Und das, sie haben nur gemacht, nicht wegen sie wollte eine verletzt oder sie hatten nichts gegen die Gesetz wissen, aber sie haben es schon gemacht. Und das, ich habe genommen, diese Verantwortung zu lassen, meine afrikanischen Leute oder diese konnte Englisch gut verstehen, wo ist die Grenze und wie der Charakter ist sehr eine wie eine Grundlage für alles. Wenn gute Gesellschaft hat gute Charakter, alle läuft gut. Diese Konflikt werde vermeiden. Und ich habe gedacht, dieser gute Charakter ist das erste Mal, die Leute zu wissen, wie es regelt, wie darf und wie darf ich nicht. Also ein bisschen, wie man sich zu benehmen hat, sich eine schwierige Aufgabe, den Leuten zu sagen, wie das korrekt und nicht korrekt ist, oder? War schwierig, den Job zu machen? Ja, war nur eine Diskussion. Wie ich kann sagen, wie Body Language. Ich wollte auch was, erst einmal zu wissen, ihre Body Language. Was Damit die Sprachkurse mal, bedeutet ja, das? okay. Was bedeutet das? Und diese Body Language, denn sie wird Misszeichen und dann ist Wertzeichen, was verboten in Deutschland. So. Denn, Körpersprache, die ja, denn wir, Zeichen. Ja, oder wie nahe eine soll kommen zu die andere. Wenn in Afrika ist normal, die Leute, sie werden reden und sofort in die Schulter. Hier, man muss geben Distanz, Distanz bis kennenlernen. Und kennenlernen ist nicht eine Seite, ist beide Seiten. Oder wenn Frau von Männern, wenn Frau wie Marokko, Marokkaner, wie sie haben gemacht in Korn, ist die Kultur. In Marokko, wenn Frau trägt Kurzhose, ist schon eine Schlampe. Man kann anfassen, diese Frau wie musste. Und in Korn, die Deutsche, sie haben angezogen, so wegen der Kultur. Hier, man kann anziehen, was musste. Du hast auch mit vielen Frauen gearbeitet. Was hast du mit den Frauen zum Thema gemacht? Frau, sie war auch richtig interessiert. Sie wollen gut wissen, wie sie konnten nicht verstehen, warum sie werden geguckt. So bei, wenn sie laufen auf dem Straße, die Leute gucken richtig. Sie haben Gedanken, was haben wir? Was habe ich falsch gemacht? Aber und warum diese Person guckt und reden ist. Aber das ist auch, kommt diese unterschiedliche Kultur. Männer hier, sie haben diese Distanz zu Frau gut scherzen, ich kann sagen. Sie richtig gut scherzen. Dass Männer hier, sie haben Respekt vor Frau und lieber Frau reden als Mann reden. Die können richtig, also diese Distanz mal schätzen. Yeah.